Impuls. Gleichwertige Werke. Jeder Mensch hat im Grunde das Gleiche zu sagen, weil das Dasein in der Welt eigentlich für alle das Gleiche ist. Doch die Position, die ein Mensch im Laufe seines Lebens einnimmt, prägt sein Handeln auf tiefe Weise. Das legt ihn fest. Lassen wir alle Dinge so sein, wie sie uns erscheinen. Führen wir ein einfaches und anständiges Leben. Nehmen wir anderen Menschen nichts davon weg, was sie für sich brauchen. Wir sollten auch nichts davon schlecht machen. Den Menschen ist ein Bewusstsein zuteil, das ihnen die Macht der Selbstbeherrschung gibt. Dabei ist das Bewusstsein auf ihr Wesen und die dazugehörigen Dinge begrenzt. Was die Leute gut kennen, davon verstehen sie auch etwas. Uns ist es nicht anders ergangen. Da können wir beschauen und davon sprechen, was dieses Dasein als Mensch ausmacht. Nichts anderes ist uns bestimmt. Darüber hinaus brauchen wir nichts anderes. Jeder Mensch hat Anteil am Geschick der Menschheit, sich zu behaupten und etwas zu gewinnen. Da das Dasein für alle Menschen dasselbe ist, müssen wir uns danach richten, wie es ist. Dabei sollte klar sein, dass sich unser Handeln auswirkt. Der Mensch bildet sein Werk. Er gewinnt dabei etwas Gutes. Er ist damit vertraut, das zu tun. Er kennt, was ihm zu eigen ist, und kann das wahrmachen. Jeder Einzelne von uns vermag das zu leisten.